Was doch, o teurer Landesvater, zu, dass unsere Musen schar den Tag, die dir so glücklich ist gewesen, an dem im vorigen Jahr Sarmatien zum König dich erwiesen, in ihrer Unschuld vollen Ruhe verehren und besingen dürfe. Zu einer Zeit, da alles um uns blitzt und kracht, da der Franzen macht. Von Süden und von Norden auf unserem Vaterland mit Schwert und Feuer dräut, kann diese Stadt so glücklich sein, ich mächt'gen Schutzgott unserer Leben. Und zwar dich nicht allein, auch dein Gemahl des Landes Sonne, der Untertanen Trost und Wonne in ihren Schoß zu finden. Tausend Zweige.